Mein Vater hat gesagt, ich soll das Kind mein wiegen. Er will mir auf den Abend drei Gage Eie sieden. Seht er mir drei, ist er mir zwei, und ich mag nicht wiegen um ein einziges. Ich soll die Mägdlein verraten. Sie wird mir auf den Abend drei Vöglein braten. Brät sie mir drei, ist sie mir zwei, um ein einziges Vöglein treib ich kein Verräter. Schätzlein hat gesagt, ich soll sein.